Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 19. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, wo auch immer auf der Welt du bist. Wir haben den Vers 20 nicht zu Ende gelesen. Wir haben nur die Aussage über die Debatte beendet. Nun wenden wir uns der letzten Aussage zu. Hat Gott nicht gezeigt, dass die Weisheit dieses Weltsystems völlige Torheit ist? Wir könnten so viel darüber reden. Es ist sehr interessant, dass die Bibel sagt, dass die Weisheit dieses Weltsystems völlige Torheit ist. Ich sage dir jetzt meine Meinung dazu. Und du kannst natürlich immer anderer Auffassung sein als ich. Meiner Meinung nach glaubt kaum ein Christ, den ich je getroffen habe, daran. Warum glaube ich das? Weil, wenn ich mir meine christlichen Freunde auf der ganzen Welt ansehe, leben sie ihr Leben nach der Weisheit dieses Weltsystems. Überleg mal. Wenn die Bibel sagt, dass die Weisheit dieses Weltsystems eine große Torheit ist, was bedeutet das dann? Das heißt, wenn du nicht wirklich daran glaubst, wirst du viele Entscheidungen in deinem Leben nach der Weisheit dieser Welt treffen. Denke also nach. Schau dir dein Leben an. Wie triffst du grundlegende und wichtige Entscheidungen? Wie triffst du Entscheidungen für die Zukunft? Wie triffst du Entscheidungen für deine Familie? Wie triffst du Entscheidungen über die Erziehung deiner Kinder? Wie triffst du finanzielle Entscheidungen? Wie triffst du Entscheidungen darüber, wo du arbeitest und wo du wohnst? Du kannst nach jedem einzelnen Bereich deines Lebens fragen. Wenn du deine Entscheidungen nach der Weisheit triffst, die diese Welt zu bieten hat, glaubst du nicht, was die Bibel hier sagt. Denn die Bibel sagt, das System dieser Welt hat eine gewisse Weisheit, aber vor Gott ist es völlige Torheit. Es ist wirklich interessant, dass verrückte und radikale Christen von den meisten Christen sogar als ein bisschen seltsam angesehen werden. Ich habe viele, viele Entscheidungen getroffen, die nach dem System dieser Welt keinen Sinn ergaben. Als ich diese Entscheidungen traf, sagten sogar Christen zu mir: Reinhard, du bist verrückt. Was zeigt mir das? Es zeigt mir, dass sogar Christen glauben, dass die Weisheit dieses Weltsystems eine gute Weisheit ist. Aber das ist sie nicht. Die einzige wahre Weisheit ist die Weisheit Gottes, die das Gegenteil der Weisheit der Welt ist. Mir gefällt sehr, dass hier in der Passion-Übersetzung das Wort Weltsystem verwendet wird. Denn in der Originalsprache gibt es verschiedene Wörter für das Wort Welt. In der New King James Version heißt es die Weisheit dieser Welt. Deshalb verstehen die Leute das auch nicht. Aber im griechischen Original heißt es nicht die Weisheit der Welt, sondern die Weisheit des Weltsystems. Die Passion wird also so übersetzt, wie Gott es wirklich sagen will. Schau mal, wie das System dieser Welt Entscheidungen trifft. Wie es Entscheidungen in jedem Bereich des Lebens trifft. Und dann sage mir, ob du das für klug oder unklug hältst. Ich erinnere mich, dass ich mit einem Mann zusammensaß, den ich für einen großen Mann Gottes halte, vor vielen, vielen Jahren, als ich in Amerika lebte. Und er sprach darüber: Oh, wir Christen, wir alle müssen Vorräte anlegen, die Welt geht zu Ende, die Muslime übernehmen die Macht und es wird Krieg in Amerika geben. Und jeder muss Lebensmittel und Wasser für 90 Tage einlagern. Debbie sagte zu mir: Meinst du, kriegen wir das hin? Ich sagte: Nicht in meinem Haus. Nein, natürlich nicht. Und eine Menge Leute um mich herum haben Druck auf mich ausgeübt. Wir reden hier über die Zeit von vor 14, 15, 16 Jahren. Und ich sagte nein. Und sie sagten zu mir, Reinhard, es wird dir leid tun, wenn diese schlimmen Dinge bald passieren. Sogar der große Mann Gottes David Wilkerson, einer der herausragendsten Männer Gottes, die ich kenne, predigte das auch. Was passierte dann? Er ging, um bei Jesus zu sein. Wozu braucht er jetzt seine Nahrung auf dieser Erde? Also habe ich immer gesagt, nein, das ist weltliche Weisheit. Ich werde nicht nach weltlicher Weisheit leben. Sie ist eine Torheit für Gott. Was mich aber wirklich in meinem Glauben bestärkte, war der Satz, den ich von einem Mann Gottes hörte. Er lautet: Wenn wir nach unserer Weisheit handeln, brauchen wir keinen Glauben. Als ich diese Aussage hörte, sagte ich, okay, so werde ich nie leben. Das entmutigt mich nämlich, ein Leben im Glauben zu führen. Denn ich habe mein ganzes Leben lang versucht, ein radikales Leben im Glauben zu führen. Die menschliche Weisheit wird es anders machen, aber vor Gott ist sie eine Torheit. Lebe also nicht nach der Torheit, indem du dich der Weisheit dieser Welt unterwirfst. Morgen geht es weiter.